sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im November beginnen wir mit Robel Musee Warsame, der in Schweinfurt in einer Polizeizelle starb. Kommen dann zu Leipziger Corona-Randalen, zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und zur Geopolitik des Impfens. Wir beginnen den linken Medienspiegel im November mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution, der Zeitung für gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft aus Münster. Und dieser hat einen Artikel, der heißt »Ein fragwürdiger Suizid. Robel Musee Warsames Tod in Polizeigewahrsam«. Robel Musee Warsame, Flüchtling aus Somalia, wurde gegen 5 Uhr morgens am 26. Februar 2019 in die Zelle 2 der Polizeiinspektion Schweinfurt eingeschlossen und 2,5 Stunden später erhängt aufgefunden. MitarbeiterInnen des Wachpersonals vom Ankerzentrum im Kasernenweg hatten ihn PolizeibeamtInnen übergeben, weil er sich mit einem oder mehreren Somaliern recht laut und unter Alkoholeinfluss gestritten hatte. Ihm wurden die Arme auf dem Rücken gefesselt, obwohl er sich kooperativ und ruhig verhielt und die Anweisungen der BeamtInnen kritiklos befolgte. Öfter sagte er zu ihnen, Alkohol, zu viel Alkohol. Der polizeiliche Vorwurf war Ruhestörung und zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen sie ihn in sogenannten Sicherheitsgewahrsam. In der Zelle 2 befanden sich zu der Zeit eine Pritsche, eine Matratze, eine Toilette und eine Sitzgelegenheit. Robel Musee Warsame musste sich bis auf die Unterhose ausziehen, bekam noch eine braune Polizeiwolldecke und wurde dann kurz nach 5 Uhr eingeschlossen. Bei einem Kontrollgang durch den im Keller gelegenen Zellentrakt fand ein Beamter ihn dann gegen 7.30 Uhr stranguliert vor. Er war so am Boden gekauert, man könnte dazu sagen, dass er sich so gekniet oder halb gesessen war mit dem Gesicht Richtung Zellentür. Wiederbelebungsversuche der BeamtInnen vor Ort und des gerufenen Notarztes blieben erfolglos. Um 8.10 Uhr wurde Robel Musee Warsame vom Arzt für tot erklärt. Herr Warsame wäre am 2. März 2019 23 Jahre alt geworden. Soweit die offizielle Version. Die Nachricht vom Tod im Polizeigewahrsam verbreitete sich schnell über Facebook. Sie erreichte so auch einige seiner Verwandten, die zeitnah aus Schweden, Norwegen, Österreich und England anreisten, um sich vor Ort Klarheit zu verschaffen. Sie stießen auf unerwartete Schwierigkeiten. Die Widersprüche in dieser Geschichte wurden für sie immer größer. Zunächst wurde ihnen gesagt, dass Robel Musee Warsame sich mit einem Laken und einer Bettdecke stranguliert habe. Erst nach beharrlicher Nachfrage bei der Polizei und mehreren Telefonaten innerhalb der Behörde wurde es ihnen gestattet, die Todeszelle anzuschauen. Musee Warsames Cousin Mohamed Yassin erinnert sich. Die Zelle war 2 bis 3 Quadratmeter groß. Wir untersuchten alles. Doch es war nicht möglich, in diesem Raum Suizid zu begehen, außer man schlägt seinen Kopf immer wieder gegen die Wand oder erwürgt sich mit den eigenen Händen. Es gab kein Material in dem Zimmer, keinen Haken, keine Seile, keine Öffnung, an der man etwas hätte befestigen können. Die Angehörigen konnten sich eine Selbsttötung überhaupt nicht vorstellen. Er pflegte einen engen Kontakt zu seiner Familie. Sie sagten, dass Robel Musee Warsame keinerlei psychische Probleme gehabt habe, weder depressiv war, noch jemals Andeutung gemacht hätte, dass er sich umbringen wolle. Aus ihrer Sicht sei ein Suizid auch undenkbar, da sein sunnitischer Glaube ihm dieses verbiete. Es gab auch keinen ersichtlichen Grund zum Suizid im Zusammenhang mit seinem Asylverfahren, denn er war im Besitz einer Aufenthaltsgestattung, so der Rechtsanwalt der Familie H. Eberhard Schulz. Die von den Behörden geplante Einäscherung des Toten konnte mit Hilfe der Moscheegemeinde in Schweinfurt verhindert werden. Am 4. März fand die rituelle Waschung des Gestorbenen nach islamischem Brauch in Anwesenheit eines Imams statt. Die Angehörigen waren erschüttert über das, was sie sahen: frische Wunden am Körper, Schramm an seinem Hals, eine Verletzung an seinem Knie und Hämatome am Hals und an den Beinen. Dann wurde Robel Muswasam auf einem Bereich des Schweinfurter Friedhofes beigesetzt, der von der Moscheegemeinde genutzt wird. Circa 40 Personen gaben ihm das letzte Geleit. Neben Freundinnen, MitbewohnerInnen und Gemeindemitgliedern war bemerkenswerterweise auch die Polizei mit mehreren zivilen und uniformierten Einsatzkräften vor Ort. Im April 2019 teilte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit, dass die Obduktionsergebnisse darauf hindeuten würden, dass der Gefangene sich mit einem Stoffstreifen selbst stranguliert habe, weil Hinweise auf Fremdverschulden nicht vorlägen. Robel Muswasam starb durch sogenanntes atypisches Erhängen. Da das eine Ende des Stoffstreifens in der Höhe von 1,50 Meter an einem Zellengitter verknotet war, Herr Wasam jedoch eine Körpergröße von 1,78 Meter hatte, war er in hockender Haltung mit vollem Bodenkontakt vorgefunden worden. Als sogenanntes Strangulationswerkzeug wird ein von einer bräunlichen Polizeidecke abgetrennter 6 cm breiter und 1,95 Meter langer Streifen identifiziert. Der Beamte, der den Toten fand und noch am Todestag verhört wurde, antwortete auf die Frage, ob er sich erklären könne, wie es Herrn Muswasam möglich war, diesen Streifen von der Wolldecke abzutrennen, mit Nein. Ebenso sein Kollege, der erst 2 Wochen später verhört wurde. Der dritte Kollege, der Robel Wasam in die Zelle eingewiesen und eingeschlossen hatte, ihn also eventuell als letzter lebend gesehen hat, wurde 3 Wochen später lediglich 10 Minuten lang telefonisch befragt und ihm wurde diese Frage gar nicht erst gestellt. Tatsächlich ist bis heute nicht geklärt, wie dieser Streifen von der Wolldecke abgetrennt werden konnte. Die Wolldecke der Marke Ibene ist speziell für den Einsatz in Haftzellen entwickelt worden. Das heißt, sie ist so stabil, dass Gefangene sich nicht damit verletzen oder töten können. Die Verletzungen, die Muswasams Verwandte bemerkten, wurden vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Würzburg nach der Obduktion teilweise bestätigt. Es wurden diskrete Blutergüsse im Bereich der linken Schläfe und des Jochbeinbogens und eine relativ kräftige Einblutung im Bereich des rechten Jochbeins, andere Hämatome an der Außenseite des linken Unterarms und im Bereich des rechten Ellenbogens beschrieben. Auch eine schürfartige Verletzung am linken Unterarm und frisches sowie angetrocknetes Blut im rechten äußeren Gehörgang, weitere Blutspuren in der Nase, an den Wangen und Händen. Abschließende Beurteilung der RechtsmedizinerInnen: Aufgrund der Sektionsbefunde und der von Seiten der Polizei mitgeteilten Auffindesituation ist im vorliegenden Fall von einem atypischen Erhängen in suizidaler Absicht auszugehen. Anhaltspunkte für eine darüber hinausgehende todesursächliche Gewalteinwirkung ergab die Obduktion nicht. Die Blutergüsse am linken Unterarm, wie auch die Einblutung an der linken Schläfe und dem linken Jochbein, werden von den RechtsmedizinerInnen als Anschlagsverletzungen interpretiert. Da stellt sich die Frage, wie es zu diesen Verletzungen kommen kann, wenn ein Mensch bei dem Vorgang des atypischen Erhängens in die Knie und zu Boden sinkt, weil er durch Sauerstoffmangel ohnmächtig wird. Tatsächlich kann es bei akutem Sauerstoffmangel durch Strangulieren zu sogenannten tonisch-klonischen Krämpfen mit ungeordneten Bewegungen der Extremitäten kommen, wodurch Blutergüsse entstehen könnten. Theoretisch wäre aber auch eine andere Möglichkeit denkbar, nämlich dass Herr Muswasam von einer anderen Person, Rechtshänderin, kräftig ins Gesicht geschlagen wurde und daraufhin weitere Schläge durch eine Abwehrbewegung des linken Unterarms abwenden wollte. Noch eine andere Merkwürdigkeit fällt beim Studium der Akten auf. Während der Beamte, der ihn vorfand, aussagte, dass er und seine Kollegen die Matratze von der Pritsche gezogen hatten, um eine härtere Unterlage für die Reanimationsversuche des Erhängten auf der Pritsche zu haben, steht im Bericht der Schweinfurter Spurensicherung: Eine Matratze befindet sich nicht in der Zelle. Obwohl es zu den Aufgaben der BeamtInnen der Morgenschicht gehört, zu Beginn der Schicht um 6 Uhr Haftzellen und deren InsassInnen zu überprüfen, machte der diensthabende Beamte den Kontrollgang erst 1,5 Stunden später. Er rechtfertigte es damit, dass ihm bei der Schichtübergabe gesagt wurde, dass keine Auffälligkeiten bei den derzeit einsitzenden Gefangenen vorlägen. Stellt sich allerdings die Frage, warum Herrn Muswasam seine Kleidung bis auf die Unterhose abgeben musste, eine Regelung, die eigentlich eher bei Suizidgefährdeten angewendet wird. Zum Zeitpunkt des Todes von Romle Muswasa waren auch die Zellen 1 und 3 mit jeweils einem Somalier, auch Bewohner aus dem Ankerzentrum, belegt. Einer von ihnen, der nach Aussagen eines Beamten erst während des Schichtwechsels gegen 6 Uhr eingeschlossen worden war, wurde am Morgen des 26. Februar entlassen, ohne als Zeuge von der Polizei verhört worden zu sein. Dieser Mann berichtete dann den Angehörigen von Romle Muswasa, dass er im Zellentrakt Schreie gehört habe, die plötzlich abbrachen. Er sagte auch, dass er große Angst vor der Polizei habe und äußerte die Befürchtung, dass sich das, was er wusste bzw. in der Nacht erlebt hatte, negativ auf sein Asylverfahren auswirken könne. Nach einigen Tagen verschwand er aus dem Lager, ohne jemandem Bescheid zu sagen. MitbewohnerInnen vermuteten damals, dass es entweder durch behördlich angeordnete Umquartierung geschah oder dass er sich entschlossen hatte, unterzutauchen. Auch der dritte Somalier, der sich in der Nacht zum 26. Februar im Zellentrakt befand, wurde nicht verhört. Dieser ebenfalls wichtige Zeuge befand sich, laut Aussage des Staatsanwalts Axel Weibrecht, in Abschiebungshaft und wurde am 7. März 2019 entsprechend dem Dublin-Verfahren abgeschoben. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass Herr Muswasa bereits am 5. Februar wegen Missbrauchs von Notrufen festgenommen worden war. In der Zelle der Polizeiinspektion Schweinfurt habe er, laut Aussagen der BeamtInnen, seinen Kopf mehrfach gegen das Zellengitter geschlagen und geäußert, man möge ihn umbringen, sonst täte er es selber. Daraufhin war er wegen Selbstgefährdung ins Krankenhaus für Psychiatrie nach Werneck gebracht worden, aus dem er am nächsten Morgen wieder entlassen wurde. Die ÄrztInnen sahen keine Selbst- oder Fremdgefährdung. Dieser Vorgang war den BeamtInnen nach seiner Festnahme am 26. Februar nicht bekannt, weil unterschiedliche Eintragungen seines Nachnamens in den behördlichen Akten und Dokumenten existierten. Während in seinem Ausweis für das Ankerzentrum als Nachname Wasam und als Vorname Roble Mus verzeichnet waren, wurde er im Ausländerzentralregister mit dem Nachnamen Muswasam geführt. Wäre der Name korrekt eingetragen gewesen, dann hätte der Gefangene nach dem Einschluss wahrscheinlich öfter kontrolliert werden müssen. Trotz aller Widersprüche und Ungereimtheiten hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Ermittlungsakte zum Tode von Roble Muswasam im Oktober 2019 geschlossen. Offensichtlich aufgrund immer lauter werdender Kritik und Nachfragen von Seiten der Öffentlichkeit und Presse nahm der leitende Staatsanwalt Axel Weibrecht die Ermittlungen dann allerdings Anfang Juli 2020 wieder auf. Gegenüber der Taz kommentiert er dies wie folgt: Es ist nicht so, dass ich etwas auffällig oder verdächtig fände, aber ich möchte da einfach nichts mehr im Raum stehen lassen. Weitere Ermittlungsergebnisse stehen noch aus. Die zentrale Frage, wie ein angetrunkener Mann, 1,2 Promille, der nur eine Unterhose trägt, in einer verletzungssicheren Ausnüchterungszelle in der Lage war, den 6 cm breiten und 1,95 m langen Streifen von einer Sicherheitswolldecke abzutrennen, ist noch nicht beantwortet. Untersuchungen, die dies klären würden, wären zum Beispiel der Nachweis von DNA, Speichel oder sonstigen Spuren an der Decke und am Wolldeckenstreifen. Auf die Frage, wie Roble Muswasam den Streifen abgetrennt haben soll, erwiderte Staatsanwalt Weibrecht jetzt gegenüber der antirassistischen Initiative Berlin am Telefon, das wird wohl nie geklärt werden können. Diese Geschichte vom Tode des Roble Muswasam ist eine von vielen aus der aktuellen Dokumentation Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödliche Folgen, die jährlich von der antirassistischen Initiative Berlin fortgesetzt wird. Im Fokus der Pressemitteilung zur Fertigstellung der 27. Auflage der Dokumentation steht das Thema Todesfälle in Polizeigewahrsam und Polizeigewalt, Death in Custody. Nur selten gelingt es tatsächlich, Licht in dieses behördliche Dunkelfeld zu bringen. Bei Todesfällen im Polizeigewahrsam oder durch direkte Polizeigewalt werden Ermittlungen gegen PolizistInnen entweder gar nicht erst eröffnet oder schnell eingestellt. ZeugInnen werden nicht vernommen oder Personen ohne gültigen Aufenthalt bewusst abgeschoben. Beweise verschwinden, Akten werden gefälscht. Oft kommt es sogar zu einer Täter-Opfer-Umkehr, um Tötungen glaubwürdig zu machen. Dies ist nur möglich, weil keine unabhängigen Kontrollmechanismen existieren. Die Polizei ermittelt in solchen Fällen gegen sich selbst. Im Falle des Todes von Roble Muswasam übernahm das Bayerische Landeskriminalamt Abteilung interne Ermittlungen die operative Führung und wies die Kriminalpolizei Schweinfurt an, die Tatortarbeit und Leichenschau vor Ort zu machen. Bei der Obduktion waren jeweils ein Beamter der Kripo Schweinfurt und einer vom Bayerischen Landeskriminalamt anwesend. Der offizielle Schriftverkehr zwischen den verschiedenen Ebenen der Behörde lässt erkennen, dass sich die Kollegen gut kennen sollten, denn sie duzen sich. Eine externe Überprüfung der Zusammenhänge ist dringend nötig, um die vielen Widersprüche und unbeantworteten Fragen aufzuklären. Die Angehörigen von Roble Wasam sammeln derzeit Geld für ein solches unabhängiges Gutachten. Von einem Polizeimord in Schweinfurt kommen wir zu den Leipziger Corona-Randalen und einem Artikel vom 8. November, der erschienen ist auf Telepolis. Leipziger Corona-Randale. Es sind nicht nur Rechtsextreme in der großen deutschen Warnbewegung aktiv, die am 7. November in Leipzig aufmarschierte und randalierte. Leipzig, am Abend des 7. November, Rechtsextremisten marschieren und randalieren auf dem Leipziger Ring. Und es ist mal wieder die Rede von Kontrollverlust der Polizei, die sich plötzlich von dem gewaltbereiten Corona-Demonstranten zurückzieht, nachdem sie mal wieder mit viel zu geringen Kräften aufmarschierte. In sozialen Netzwerken wird von komplett überforderten und überrannten Polizeikräften berichtet, von ungehinderten Angriffen auf Pressevertreter und extrem aggressiver Stimmung. Mitunter werden Polizisten mit Pyrotechnik und Flaschen beworfen. Die Masse, die der gewalttätigen Rechtsextremen vorhut, beim Zurücktreiben der Polizeikräfte folgt, geht in die Tausende. Mit dabei sind auch NPD-Kader und szenebekannte Neonazis. Ähnlich der Situation beim Sturm auf den Reichstag in Berlin hat die Einsatzleitung der Polizei durch Passivität und Unterbesetzung den Rechtsextremisten ihre massenwirksamen Bilder geliefert. Die Leipziger Nazi-Randale bilden dabei nur den Abschluss der Großkundgebung der Corona-Rebellen oder Querdenker, die unter totaler Missachtung selbst der elementarsten Sicherheitsvorkehrungen mitten in einer sich voll entfaltenden Pandemiewelle aufgrund einer Entscheidung des OVG Bautzen stattfinden konnte und erst nach mehreren Stunden von der Polizei aufgelöst wurde. Übrigens, Richter des OVG Bautzen sitzen laut dem Recherchedienst Korrektiv auch in der Redaktion der Sächsischen Verwaltungsblätter, in denen schon mal die Desinformationen zur Corona-Epidemie veröffentlicht wurden. Das Desaster, ein rechtsextremes Superspreader-Event erster Klasse, war abzusehen. Schon vor der eigentlich verbotenen Demonstration und den Ausschreitungen, bei denen die sächsische Polizei mal wieder überfordert schien, schrillten die Alarmglocken. In der Stadt stehe die größte rechte Mobilisierung seit Legida bevor, erklärten Antifaschistinnen in Lokalzeitungen. Es kursierten in der braunen Szene Aufrufe mit zum Teil sehr bedrohlichem Sprachgebrauch, warnten Behörden. Angriffe auf linke Strukturen, Gewalt und Umsturzfantasien wurden propagiert. In der Szene, die nach dem letzten islamistischen Terrorakt Morgenluft wittert, kursiert inzwischen die Privatadresse von Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, der sich kritisch über diese Bewegung äußerte. Selbst der sächsische Verfassungsschutz, der ansonsten nicht gerade durch konsequentes Vorgehen gegen die rechte Gefahr glänzt, warnte vor einer massiven Anreise von gewaltbereiten Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet. Dennoch gibt es hier zu differenzieren. Nicht alle Querdenker sind einfach Rechtsextremisten, die unter Ausnutzung der Krise ihre autoritären faschistischen Bestrebungen zu realisieren trachten. Es kann sogar davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Demonstranten diese Bezeichnung empört zurückweisen würde. Dies ist nicht nur deswegen der Fall, weil NS-Bestrebungen in der Bundesrepublik formell verboten sind und folglich selbst viele Nazis zumindest öffentlich nicht als solche tituliert werden wollen. Mitunter sieht sich die Bewegung gerade als eine Bastion der Demokratie, als eine Vorhut des Grundgesetzes, die Extremismus ablehne und gemeinsam mit Rechtsextremen gegen die Merkel-Diktatur ankämpfe. Die Anmelder der Demo leisten auf ihrer Internetpräsenz ihre demokratischen Lippenbekenntnisse, selbst wenn in ihren Organisationszusammenhängen Moderatoren rechtsextremistischer Telegram-Gruppen tätig sind. Diese Absurdität hat durchaus System. Dass eine der größten rechtsextremen Zusammenrottungen der letzten Zeit unter pseudodemokratischen Parolen ablaufen kann, dass verwirrte Bürger und brandgefährliche Nazis gemeinsam demonstrieren können, lässt sich aus der Funktionsweise von Ideologie im Spätkapitalismus erhellen. Ideologie als ein System der Rechtfertigung bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse beruht nicht nur auf bloßen Lügen oder Fantasiegebilden. Ideologie ist verzerrtes Bewusstsein, das Teile der Realität in Krisenphasen, insbesondere die äußeren Folgen der zunehmenden kapitalistischen Widersprüche, in ein falsches Gedankengebilde isoliert aufnimmt, das zur Legitimierung des Bestehenden beiträgt. Hieraus erwächst die Durchsetzungsstärke von Ideologie in Krisenzeiten, die faschistische Bewegung als offen terroristische Krisenform kapitalistischer Herrschaft antreibt. Dies soll an einem kurzen Beispiel erläutert werden. Die absurd anmutende Impfangst der oftmals als Covidioten bezeichneten Demonstranten basiert gerade auf der wahren Ahnung der Machtfülle kapitalistischer Lobbygruppen, auf dem allgemeinen Gefühl von Heteronomie im Spätkapitalismus. Doch zugleich wird die Geschäftspraxis der Pharmabranche legitimiert, für die Impfstoffentwicklung gerade ein schlechtes Geschäft ist. Der tatsächliche Skandal besteht gerade darin, dass die milliardenschweren Pharmakonzerne jahrzehntelang so gut wie keine Mittel in die Erforschung neuer Impfstoffe investierten. Auch die Forderung nach dem Ende des Lockdowns, der als Angriff auf die Demokratie verstanden wird, ist in diesem Sinne Ideologie. Die Notwendigkeit der größtmöglichen Reduzierung des gesellschaftlichen Austausches ergibt sich objektiv aus der Pandemiebekämpfung und zugleich kann der Kapitalismus gesellschaftlichen Stillstand nicht dulden, da dieser als eine Art globaler Streik das System in seinen Grundfesten bedroht, die untertanenhafte Bereitschaft für das Kapital buchstäblich bis zum Tod zu arbeiten, wird innerhalb der Querdenker als ein Akt des Aufbegehrens verkauft. Unterwerfung unter das im Zerfall befindlich Bestehende erscheint als Rebellion. Hier kommt Ideologie ganz zu sich. Es handelt sich bei den Querdenkern also um eine opportunistische Rebellion, um eine autoritäre Revolte, eine Scheinrevolte, die die Systemlogik in der Krise exekutiert und folglich von dem braun anlaufenden Staatsapparat der Bundesrepublik toleriert oder gar gefördert wird. Nochmals, die Querdenker fordern, was das Kapital will. Sie sind im höchsten Maße opportunistisch und sie imaginieren sich zugleich als Kämpfer gegen irgendwelche frei ausgedachten Verschwörungen, die als Ursache der zunehmenden kapitalistischen Verwerfung halluziniert werden. Allein schon der Begriff des Querdenkens ist entlarvend. Er hat neoliberale Wurzeln. In der Hochphase des Neoliberalismus in Deutschland, als Hartz IV und Agenda 2010 von Rot-Grün durchgepeitscht wurden, galten deren Protagonistinnen oftmals als mutige Querdenker, die verkrustete Strukturen aufbrechen und Besitzstandswahrer endlich zur Kasse bitten würden. Der Sozialstaatsabbau in der Bundesrepublik wurde mit einer scheinprogressiven Rhetorik propagiert. Dies war eine der Innovationen der damaligen Regierung Schröder-Fischer. Die heutigen Querdenker sind, ganz im Sinne des Extremismus der Mitte, nur eine Verwilderungsform ihrer neoliberalen Vorgänger. Man riskiert nichts und spielt sich zugleich als Rebell auf. Die Demonstranten in Leipzig sind in ihrer gefährlichen Melange aus verblendeten Bürgern und organisierten Nazis ernst zu nehmen. Sie sind in ihrem Wahn lächerlich und gefährlich zugleich. Gerade weil die zunehmende Irrationalität ihrer Anschauung, die immer offensichtlicher im Krisenprozess zutage tretende Irrationalität des Kapitals spiegelt. Diese Bewegung ernst zu nehmen bedeutet aber nicht, all das, was sie konkret an Waren produziert, in dem Sinne ernst zu nehmen, als ob es Grundlage einer Diskussion bilden könnte. Es gilt dies Phänomen der Corona-Rebellen gewissermaßen als ein soziales Studienobjekt zu betrachten. Es ist ein ideologisches und politisches Symptom einer diesem zugrunde liegenden sozialen Misere, also der angedeuteten gesellschaftlichen Widersprüche, die in Krisenzeiten zunehmen und solche opportunistischen Revolten zutage fördern. Die Träger dieser Bewegung müssen nicht inhaltlich abgeholt, sondern mit ihrer objektiven Funktion innerhalb der Krisendynamik offensiv konfrontiert werden, solange sie gerade noch keine weltanschaulich gefestigt Rechtsextremisten sind. Und diese objektive Funktion ist die des Präfaschismus, konkret einer ihrer Formierungsphase befindlichen faschistischen Bewegung. Dies wird gerade am Verhältnis der Querdenker und Corona-Rebellen zur Staatsmacht der Bundesrepublik, insbesondere zu den rechtsextremen Seilschaften und Netzwerken im Staatsapparat deutlich, den neuesten Ermittlungsergebnissen zufolge Tausende von Beamten umfasst und die von der Bewegung als potenzieller Bündnispartner betrachtet werden. Gerade in Bezug auf den angeblichen Kampf um Demokratie und Grundgesetz, den die Bewegung nach außen hochhält, wird die Funktion von Krisenideologie als einen faschistischen Durchlauferhitzer deutlich. Denn faktisch, während man über die Merkel-Diktatur lamentiert, kämpft die Bewegung objektiv um die Errichtung einer Krisendiktatur. Sie geht auf im Streben nach der Errichtung autoritärer Herrschaft. Beliebt ist etwa die breit propagierte Idee des Seitenwechsels der Polizei, die sich mit der Wahnbewegung zusammenschließen würde, um mit der Merkel-Diktatur durch einen Putsch endlich Schluss zu machen. Der gewaltsame Umsturz einer gewählten Regierung, durchgeführt in Zusammenarbeit mit Teilen des Staatsapparates, bildet ein zentrales Narrativ gerade der Prominenz der Bewegung, etwa des veganen Verschwörungsideologen und YouTube-Kochs Attila Hildmann, der in wirren Putschfantasien die Bundeswehr und die Polizei zur Errichtung einer Militärdiktatur auffordert. Selbstverständlich nur, um mit der angeblichen Merkel-Diktatur und dem furchtbaren Maskenzwang Schluss zu machen. Auch die rasch anwachsende Reichsbürgerszene spricht der Bundesrepublik bekanntlich die Legitimität ab. Hildmann verwahrt sich übrigens mit aller Macht dagegen, als Nazi oder Rechtsextremist bezeichnet zu werden. In einer Drohgebärde gegen seine Kritiker ließ er sich mit Mitglieder eben der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe ablichten, die vor kurzem in Frankreich verboten worden sind. Wer Hildmann weiterhin als Rechtsextremist bezeichnet, wird es wohl mit seinen rechtsextremen Kumpels von den Grauen Wölfen zu tun bekommen. Dies scheint die Logik dieser Inszenierung zu sein. Mitunter demonstriert die Szene von deutschlandbraun anlaufenden Behörden weitestgehend unbehelligt direkt vor Bundeswehreinrichtungen, um die Soldaten zum Putsch zu animieren. Man bittet die lieben Soldaten um Hilfe, die Heimatfront rufe, hieß es etwa bei einer Veranstaltung der autoritären Corona-Rebellen vor der Julius-Weber-Kaserne in Berlin. Die präfaschistische deutsche Krisenideologie, die in dem veganen Graue Wolf-Sympathisanten Hildmann ihren jüngsten Exponenten gefunden hat, läuft somit auf einen demokratischen Selbstmord aus Angst vor dem Tod der Demokratie hinaus. So lächerlich die Aktionen auch wirken mögen, die rechtsextremen Seilschaften der Bundeswehr, der massive Waffendiebstähle zuletzt das Zentrum für politische Schönheit in einer Kampagne anprangerte, sind sehr real. Genauso real ist die Weltkrise des Kapitalismus, die auch die Bundesrepublik nicht verschont und folglich entsprechende autoritäre Reflexe im Staatsapparat befördert. Das Streben nach einer solchen autoritären Option in der Bundesrepublik, dies in Reaktion auf die sich deutlich abzeichnenden kommenden Krisenschübe, bildet den zentralen praktisch-politischen Kern, auf den der Wahn all der Querdenker und Corona-Rebellen objektiv zusteuert. Wie bereits eingangs erwähnt, sind nicht alle Träger dieser Krisenideologie, die in ihrer Konsequenz die Überreste bürgerlicher Demokratien der Bundesrepublik durch einen Putsch beseitigen will, überzeugte Rechtsextremisten. Bislang gilt ja noch der Grundsatz in dubio pro reo. Von den Leipziger Corona-Randalen kommen wir zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und diese wurden Ende Oktober abgeschlossen und die Beschäftigten erhalten zwischen 3,2 und 4,5% in den nächsten 2 Jahren. Und der Artikel aus der Analyse und Kritik heißt, auch Heldinnen müssen Miete zahlen. In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst geht es um mehr als höhere Löhne. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei den aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst um eine Schlüsselauseinandersetzung in den heraufziehenden Verteilungskämpfen um die Finanzierung der Krisenkosten handelt. Ihre politische Bedeutung geht jedoch über eine bloße Umverteilung von Geldern hinaus, denn diese Tarifrunde ist auch ein feministischer Kampf. Sie betrifft wichtige Bereiche des öffentlich verwalteten gesellschaftlichen Reproduktionssektors. Viele Beschäftigte sind Frauen in weiblich konnotierten Berufsfeldern, wie ErzieherInnen und PflegerInnen. Es geht somit auch um die materielle Aufwertung von Care-Arbeit und darum, das Bild der sich aufopfernden Krankenschwester zu dekonstruieren. Zu Beginn der Pandemie noch als SuperheldInnen beklatscht und zugleich von einer massiven Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen betroffen, drohen Pflegekräfte nun längerfristig zu den KrisenverliererInnen zu werden. Der SuperheldInnen-Diskurs ist anerkennend gemeint, suggeriert jedoch, dass PflegerInnen übermenschliche Kräfte hätten und dass es ihre Berufung sei, unter widrigsten Umständen Wunder zu vollbringen. Aber gute Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen und auch SuperheldInnen müssen Miete zahlen. Tarifrunden im öffentlichen Dienst sind normalerweise ritualisierte Veranstaltungen. Nach eher symbolischen Warnstreiks einigen sich Bund und Kommunen mit der Gewerkschaft Verdi auf Lohnsteigerungen im einstelligen Prozentbereich. Dass es diesmal anders werden würde, kündigte sich an, als die Gegenseite das Angebot von Verdi ausschlug, die Tarifrunde aufgrund der Pandemie zu verschieben. Die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber, VKA, tritt nun als Hardliner auf und verlangt eine Nullrunde sowie eine lange Laufzeit des neuen Tarifvertrages. Ihr Kalkül scheint zum einen darin zu bestehen, den Kriseneinbruch zu nutzen, um die Gewerkschaft Verdi zu Zugeständnissen auf Kosten der Beschäftigten zu bewegen. Zum anderen versucht die VKA, die Streikbereitschaft der Beschäftigten selbst durch einen Appell an ihren Berufsethos zu schwächen, indem die Erbringung von Fürsorge unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen gerade in Krisenzeiten als alternativlos verklärt wird. Die Bedürfnisse der Sorgearbeitenden werden gegen die der PatientInnen ausgespielt. In der öffentlichen Berichterstattung zur Tarifrunde gibt es inzwischen zwar das nahezu einhellige Bekenntnis zur Systemrelevanz von Care-Berufen, die Forderungen der Streikenden allerdings werden allzu oft heruntergespielt oder ganz delegitimiert. Streik in Krisen- und Pandemiezeiten, also das ist ja eindeutig verantwortungslos. Verschwiegen wird in dieser Erzählung jedoch, dass schon vor Corona die neoliberalen Umgestaltungen und die Sparpolitik in weiten Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, zu niedrigen Löhnen und hoher Arbeitsdichte geführt haben. am permanenten Kostendruck, der insbesondere beim Personal zu Einsparungen führte, entbrannte in den letzten Jahren eine Streikbewegung an den Krankenhäusern, die durch die Pandemie zwar kurzfristig ausgebremst, jedoch nicht gestoppt wurde. Hieß es vor ein paar Jahren noch, Krankenschwestern streiken nicht, sind es jetzt selbstbewusste KrankenpflegerInnen, die den Arbeitgebern und ihrer Forderung nach einer Nullrunde entgegentreten. Bereits während des Lockdowns organisierten sich die Berliner Krankenhausbeschäftigten und legten dem Senat einen Corona-Krankenhauspakt vor, in dem sie unter anderem ausreichend Schutzausrüstung, mehr Personal, die Rückführung von outgesourcten Tochterunternehmen und eine andere Krankenhausfinanzierung forderten. Die Gewerkschaft Verdi setzt deshalb in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes besonders auf die Beschäftigten an den Krankenhäusern. Es gibt einen eigenen Gesundheitstisch bei den Verhandlungen, der zusätzlich zu den für alle geforderten 4,8% mehr Lohn einen Zuschlag und Zulagen für Pflegekräfte verhandeln soll. Der erste bundesweite Warnstreik am 29. und 30. September 2020 konzentrierte sich auf die Krankenhäuser. In Berlin traten 400 Krankenhausbeschäftigte der Charité und Vivantes Kliniken in den Ausstand, begleitet von Einschüchterungsversuchen der Klinikleitungen und einer heftigen Auseinandersetzung um die Notdienstvereinbarung, die das Streikrecht der Beschäftigten und gleichzeitig die PatientInnen-Sicherheit gewährleistet. Vivantes unterschrieb eine Notdienstvereinbarung, die es jedoch nur einem Teil der Streikwilligen ermöglichte, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Die Charité verweigerte eine Einigung. Nach ihrer Motivation befragt, machen viele Streikende deutlich, dass es in dieser Tarifrunde für sie um eine materielle Aufwertung und eine Wertschätzung ihrer Arbeit geht. Ihnen ist dabei die gesamtgesellschaftliche Bedeutung ihres Kampfes sehr bewusst. Sie wollen nicht mehr die aufopferungsvollen LückenbüßerInnen spielen, während Milliarden Euro an die Lufthansa fließen. Als radikale Linke sollten wir diese Tarifrunde ebenso als einen gesellschaftlichen Konflikt begreifen und als eine Chance, ein Gesellschaftsbild zu entwerfen, für das wir streiten. Eine Gesellschaft, die Fürsorge in den Mittelpunkt stellt und seine soziale Infrastruktur ausreichend finanziert. Es handelt sich nicht nur um einen Abwehrkampf im Rahmen der Verteilung der Krisenkosten, auch wenn die Angriffe auf die Warnstreiks deutlich machen, dass die Ausgangsbedingungen für diesen Konflikt nicht einfach sind. Aber anders als 2007 hat der Diskurs um systemrelevante Berufe und das Klatschen auf den Balkonen zumindest einen kleinen Anker gegen die sogenannte Alternativlosigkeit gelegt. Wir haben es den erfolgreichen Kämpfen der letzten Jahre zu verdanken, dass es überhaupt zu einem Konflikt kommt und Verdi eine Nullrunde und damit den Einstieg in die nächste Runde Austeritätspolitik nicht einfach akzeptiert. Auch dass der Widerspruch zwischen Dankbarkeit und materieller Anerkennung so deutlich zutage tritt, ist ein Erfolg der vergangenen Kämpfe von Krankenhausbeschäftigten. Es ist unsere Aufgabe als radikale Linke, genau in diese Widersprüche zu intervenieren und uns mit den Beschäftigten aktiv zu solidarisieren. Mit unserem nächsten Artikel von dem Internetportal Informationen zur deutschen Außenpolitik wollen wir uns der Impfpolitik der Internationalen zuwenden und der Artikel erschien am 11. November, die Geopolitik des Impfstoffs. Berlin und die EU bleiben bei der Verteilung des Covid-19-Impfstoffs auf sich fokussiert. China erzielt mit dem Export des Vakzins Einflussgewinne. Trotz des deutsch-US-amerikanischen Durchbruchs bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs sagen Experten im globalen Kampf gegen die Pandemie chinesische Einflussgewinne voraus. Während in Deutschland diskutiert wird, wie das Vakzin nun in der EU verteilt werden soll, hat China nicht nur erste Impfungen im eigenen Land durchgeführt, sondern auch angefangen, anderen Staaten Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Damit ist etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits medizinisches Personal immunisiert worden. Chinesische Impfstoffe sollen in Südostasien sowie in Afrika in Lizenz produziert werden, um in ausreichendem Maß vorhanden zu sein. Zahlreiche Länder sollen privilegiert beliefert werden. Beobachter konstatieren, China könne sich damit als verlässlicher Partner präsentieren und seine internationale Position stärken. Auch Russland hat mehreren Ländern eine bevorzugte Versorgung mit seinem Impfstoff in Aussicht gestellt. Unter Experten ist bereits von einer Geopolitik des Impfstoffs die Rede. Deutschland und die EU haben sich erste 200 Millionen Dosen des neuen Covid-19-Impfstoffs gesichert, den das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech sowie der US-Pharmakonzern Pfizer gemeinsam entwickelt haben. Der Impfstoff dürfte in Kürze in den USA und in der EU zugelassen werden. Damit wäre er nicht nur das erste Vakzin gegen Covid-19, sondern auch das erste auf der Basis sogenannter Botennukleinsäuren, den mRNA-wirkenden Mittel, dessen Nutzung im großen Stil im Westen genehmigt wird. mRNA-Vakzine gelten als Zukunftswaffe gegen Epidemien sowie möglicherweise auch gegen Krebs. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff bietet mutmaßlich einen 90-prozentigen Schutz. Neben der EU haben sich auch die USA 100 Millionen Dosen, Japan 120 Millionen und Großbritannien 30 Millionen gesichert. Brüssel hält außerdem die Option auf weitere 100 Millionen Dosen. Die beiden Hersteller geben an, bis Jahresende 50 Millionen Dosen produzieren zu können. Im kommenden Jahr sollen bis zu 1,3 Milliarden Dosen folgen. Da die EU ihre Dosen nach Bevölkerungsgröße an ihre Mitglieder vergeben wird, könnte Deutschland mit zunächst gut 37 Millionen im Falle einer optional aufgestockten Gesamtmenge von 300 Millionen EU-Dosen mit 56 Millionen rechnen. Pro Person werden 2 Dosen benötigt. Wie lange die Impfung wirksam bleibt, ist noch nicht bekannt. Mit dem Impfstoff holt der transatlantische Westen in der globalen Konkurrenz auf. In Russland hatte das Gamaleya-Institut bereits im August einen Impfstoff registrieren lassen, aber freilich auf die obligatorisch geltende dritte Testphase verzichtet, ein Vorgehen, das weiterhin als riskant eingestuft wird, wenngleich das Gamaleya-Institut bereits seit den 1980er Jahren an Adenoviren forscht, also als sehr erfahren gelten kann und einen international anerkannten Ebola-Impfstoff entwickelt hat. In China sind im Oktober die ersten Impfungen vorgenommen worden, auch wenn die dritte Testphase bei den dortigen Herstellern gleichfalls noch andauerte. Geimpft wurden, da die Pandemie in der Volksrepublik praktisch besiegt ist, vor allem Chinesen, die aus beruflichen Gründen ins Ausland reisen. Sinopharm, einer der Impfstoffproduzenten, berichtet nun, unter den rund 56.000 Chinesen, die nach der Impfung in andere Länder aufgebrochen seien, seien weder Nebenwirkungen noch Ansteckungen verzeichnet worden. Als ein Beispiel nannte der Konzern das Huawei-Büro in Mexiko, von dessen 99 Mitarbeitern 81 geimpft wurden und gesund geblieben seien, während 10 nicht geimpfte Angestellte sich inzwischen infiziert hätten. Mexiko zählt zu den Ländern, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind. Mit Blick auf die globale Konkurrenz um die Herstellung und die Verteilung der Vakzine sprechen Beobachter längst von einer Geopolitik des Impfstoffs. Dabei geht es zum einen um das Prestige, das gewinnen kann, wer als erster das begehrte Mittel herstellt. So urteilte beispielsweise die Londoner Financial Times im August, die abschätzigen Äußerungen im Westen über die rasche, nicht risikolose Registrierung des Impfstoffs in Russland, noch vor der dritten Testphase, wurzel womöglich mehr in der Geopolitik als in der Wissenschaft. Zum anderen geht es um die künftige globale Verteilung des Vakzins. Sie kann keineswegs als gesichert gelten. So rief noch vor kurzem die US-Zeitschrift Foreign Affairs in Erinnerung, als im Jahr 2009 die Schweinegrippe gewütet habe, sei es zwar gelungen, in lediglich 7 Monaten einen Impfstoff herzustellen, doch hätten dann die reichen Länder fast die gesamten Bestände aufgekauft. Erst nach Intervention der WHO hätten sich einige Staaten bereit gefunden, 10% ihrer Vakzine mit ärmeren Ländern zu teilen. Weil eine ähnliche Entwicklung auch diesmal nicht ausgeschlossen schien, startete die WHO ihre COVAX-Initiative, die eine globale Verteilung eines künftigen Impfstoffs plant. Freilich beteiligen sich nicht alle Länder an ihr, insbesondere die USA bleiben ihr fern. Russland und China, das zugleich an COVAX teilnimmt, haben ihrerseits begonnen, andere Länder mit Impfstoff zu unterstützen. Bereits im September wurde berichtet, Moskau habe dazu erste Absichtserklärungen mit mehr als 10 Ländern Asiens, Südamerikas sowie des Mittleren Ostens getroffen. Ägypten beispielsweise wird von Russland 25 Millionen Dosen erhalten. Selbst das EU-Mitglied Ungarn hat mittlerweile explizit Interesse bekundet. China wiederum befindet sich in der günstigen Lage, nach dem Sieg über die Pandemie im eigenen Land zurzeit nicht akut auf den Impfstoff angewiesen zu sein. Es kann seine Impfstoffe daher in größerem Umfang exportieren. Feste Lieferzusagen haben unter anderem die Länder erhalten, in denen chinesische Konzerne die Vakzine testen, was in China mangels Ansteckungsgefahr faktisch nicht möglich ist. So werden beispielsweise Indonesien und Brasilien beliefert, etwa der brasilianische Bundesstaat Sao Paulo, der 46 Millionen Dosen erhalten soll, die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen ebenfalls ein chinesisches Vakzin getestet wurde, haben bereits im Oktober ein Notprogramm realisiert, bei dem unter anderem medizinisches Personal, Lehrer und Flughafenangestellte geimpft wurden. Darüber hinaus bietet Beijing diversen Ländern Südostasien und Afrikas privilegierten Zugang zu seinen Impfstoffen an. Indonesien, das Tests für Sinovac durchführt, wird das Vakzin im eigenen Land produzieren dürfen. Eine ähnliche Vereinbarung erstreben die Philippinen. Prioritären Zugriff hat die Volksrepublik Malaysia, Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand und Myanmar versprochen. Dazu hieß es vergangene Woche auf dem auf die Asien-Pazifik-Region spezialisierten Portal The Diplomat, China nutze die Chance, sich den Staaten Südostasien als verlässlicher Partner zu präsentieren. Dies in einer Zeit, in der der Westen alles daran setzt, sie gegen Beijing in Stellung zu bringen. Ähnlich verhält es sich auf dem afrikanischen Kontinent. Dort hat die Jack Ma Foundation in enger Kooperation mit Ethiopian Airlines, einer der größten Fluggesellschaften des Kontinents, bereits erhebliche Mengen an Schutzausrüstung für den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie geliefert. Der chinesische Biotech-Konzern BGI hat in einem Außenbezirk von Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba eine Fabrik zur Herstellung von Covid-19-Testkits errichtet. Beijing hat darüber hinaus Unterstützung bei der Belieferung mit Impfstoffen zugesagt. Während, wie die Zeitschrift The African Report konstatierte, die USA sowie die Staaten Europas auffallend still geblieben seien. Gelinge die Impfung, dann stehe Beijing vor einem enormen diplomatischen Sieg auf dem Kontinent. Dies in einer Zeit, in der Berlin und die EU sich vergeblich bemühen, ihren schwindenden Einfluss in Afrika wieder zu intensivieren. Bereits Ende Oktober konstatierte ein Experte des US-amerikanischen Council on Foreign Relations, China werde letztlich der Gewinner bei dem Versuch sein, seinen Einfluss im globalen Rennen um Impfstoffe zu vergrößern. Die Entwicklung in Südostasien und auf dem afrikanischen Kontinent gibt der Einschätzung recht, ebenso wie die Fokussierung der EU in Sachen Impfstoff auf sich selbst. Das war der linke Medienspiegel im November. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Bleibt gesund und habt eine gute Zeit und tschüss.